Yok, her Guten Tag. zaman başlayabilirsiniz. Ja, Sorun yok yani. guten Tag. Mein Name ist Emre Göktaş. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mir bitte Ihre persönlichen Daten notieren. Wenn Sie etwas nicht verstehen, geben Sie bitte mir Bescheid oder fragen Sie nach, okay? Guten Tag. Können Sie jetzt mich hören? Ja, ich höre Sie und sehe Sie auch. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Helmut Schön. Könnten Sie bitte Ihr Vor- und Nachname buchstabieren? Den Vorname Heinrich. Emil, Ludwig, Martha, Ursula, Theodor, Helmut. Okay. Und Nachname schön: Siegfried, Cäsar, Heinrich, Ö und Norbert. Schön. Okay. Herr Schön, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. Und verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. 56 Jahre alt. Wie alt wäre ich dann? 65. Also was ist das dann? Sagen wir mal 15. Mai 1965. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 Meter und wiege 80 Kilo. 80 Kilo. Okay, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Okay, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Elektroingenieur. So, Herr Schön, was kann ich für Sie tun? Also, ich merke, dass ich so seit ungefähr so 2, 3 Monaten merke ich an mir, dass ich ziemlich schwach bin, müde bin öfters und bin nicht mehr so leistungsfähig, schlafe abends einfach so ein im Sitzen und ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Okay. Außer Abgeschlagenheit, haben Sie noch irgendwelche Beschwerden in diesem Zeitraum? Wie meinen Sie das? Ich meine, haben Sie Schmerzen oder sonst andere Beschwerden? Schmerzen habe ich keine, nee. Okay. Haben Sie Fieber vielleicht? Fieber habe ich nicht gehabt, nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht verloren? Nee, Gewichtsverlust habe ich auch nicht. Ich wiege schon immer 80 Kilo, da hat sich nichts dran geändert. 80 Kilo. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ich habe ganz normal, regelmäßig immer Stuhlgang und beim Wasserlassen habe ich keine Probleme, ne? Lassen auch nicht. Okay. Haben Sie Atemnot oder Brustschmerzen? Nee, Brustschmerzen habe ich nicht, aber wenn ich ein bisschen laufe, merke ich, mir fehlt die Luft dann. Okay, beim Laufen, ja. In Ruhe aber haben Sie Im keine Lauf, in Ruhe Probleme. nicht, ne? Leiden Sie unter Herzrasen oder Herzklopfen? Das habe ich nicht bemerkt, ne? Okay. Haben Sie Husten? Nee, Husten habe ich auch nicht. Haben wir auch nicht. Treiben Sie Sport? Also ich bin regelmäßig gelaufen, ja, gejoggt, manchmal auch so 5 Kilometer Lauf, aber das kann ich jetzt nicht mehr seit 2, 3 Monaten, das schaffe ich nicht. Warum? Beim Sport, welche Probleme haben Sie beim Sport? Also ich bin schlapp, ich kann nicht mehr so viel laufen. Seit 2, 3 Monaten, wenn Sie ich haben keine laufe, Lust. nee, ich bin schwach, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann einfach nicht. Ja? Wenn ich ein bisschen gelaufen bin, komme ich ganz schnell aus der Puste, was ich nicht kenne. Ich kriege Luftnot. Luftnot. Okay. Vorher haben Sie diese Beschwerden schon mal gehabt oder ist das erste Mal aufgetreten? Das ist das erste Mal jetzt aufgetreten. Ich kenne sowas nicht. Okay. Gut. Haben Sie bemerkt, am Beine Schwellungen oder am Beine oder am Ärmel Schwellungen zu haben? Nee, fragen Sie mal direkt. Sagen Sie, sind die Beine in letzter Zeit dicker geworden? Ja? Okay. Nee, die sind nicht dicker geworden. Nicht dicke geworden. Okay. Sonst, okay. Jetzt möchte ich, ernähren Sie sich gut? Wie ist Ihr Appetit? Also mein Appetit ist schon immer gut gewesen. Ich esse ein bisschen weniger Fleisch, aber vegetarisch bin ich nicht. Okay. Okay, jetzt möchte ich über Ihre Vorgeschichte ein paar Fragen stellen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen oder haben Sie Vorerkrankungen? Nee, ich habe keine Vorerkrankung. Ich bin eigentlich bisher immer kerngesund gewesen. Okay. Sie haben auch keine chronischen Erkrankungen, ja? Nicht bekannt. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Nee, keine Operation gehabt. Okay. Gibt es in Ihrer Familie schwere oder chronische Erkrankungen? Ja, mein Vater hat Diabetes und meine Mutter hat mal einen Schlaganfall gehabt, aber sonst wüsste ich nicht. Mhm. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, der geht's aber gut. Okay, sind Ihre Kinder gesund? Ihre Kinder gesund? Meine Kinder. Ja. Ja, die sind gesund, denen geht's gut. Schlafen Sie gut? Haben Sie Probleme, durchzuschlafen oder einzuschlafen? Nee, ich kann eigentlich relativ gut schlafen. Also ich habe immer ein geregeltes Leben gehabt. Ich habe Sport gemacht, bin zeitnah Mhm. ins Bett gegangen, habe auch durchgeschlafen, keine Probleme damit. Okay. Gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Wie meinen Sie das? Haben Sie Stress, oder in der Familie haben Sie Probleme? Ich meine, Nee, eigentlich nicht. nicht. Nicht mehr als sonst auch. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nee, ich nehme keine Medikamente an. Okay. Rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Ganz selten. Ja, gelegentlich mal bei irgendwelchen Geburtstagsfeiern oder so, aber sonst nicht. Mhm. Haben Sie Allergie oder Allergien sind mir nicht Unverträglichkeit? bekannt. Nee, sind mir nicht bekannt. Okay. Okay, möchten Sie, sind Ihnen schwindelig? Ist Ihnen schwindelig, ja? Ja, so in den letzten Wochen, ja. Das kenne ich vorher auch nicht. So, wenn ich so Treppen steige oder so, dann habe ich so das Gefühl, dass mir schwindelig ist. Aber sonst habe ich kein Problem mit Schwindel. Seit einer Woche, ja? Seit 1 oder 2 Wochen, ja. Wie kommt die Attacken oder wenn nur bei Belastung kommt diese schwindelig? Ja, nur unter Belastung, richtig. Unterbelastung. Okay. Haben Sie schon mal Ihre Blutdruck gemessen? Den Blutdruck, ja, den habe ich gemessen tatsächlich. Ja, meine Frau sagt, ich soll mal den Blutdruck kontrollieren. Habe ich gemacht, aber der liegt die ganze Zeit so bei 130 zu 80. Also der ist nicht niedrig oder hoch. Okay, möchten Sie Ihre aktuelle Anamnese etwas hinzufügen, aktuellen Beschwerden? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, Also das, meinen Sie. was mir so, was mich so belastet, habe ich Ihnen erzählt. Okay. Meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Haben Sie Fragen, noch Fragen oder? Nee, was schätzen Sie denn? Vermuten Sie irgendetwas? Ist das was Gefährliches? Ja, das ist leider kann ich jetzt Ihnen nicht genau sagen, was Sie haben. Sie haben nur Abgeschlagenheit. Deswegen muss ich noch weitere Untersuchungen durchführen. Dann kann ich Ihnen etwas sagen. Ja. Okay. Muss ich hier bleiben oder ist das etwas, womit ich nach Hause kann? Damit wir die erste Untersuchungen durchführen können, müssen Sie erstmal hier bleiben. Bitte jetzt nehmen Sie im Badezimmer Platz. Erstmal, ich würde gerne Ihnen körperlich untersuchen. Danach möchte ich auch ein Röntgen anordnen und EKG veranlassen. Danach und möchte ich ja danach besprechen wir noch mal, okay? Und Blut wollen Sie mir nicht abnehmen? Doch, ich möchte auch Blut abnehmen. Okay, dann machen Sie das mal. Okay. So. Der Patient hat nur eine Beschwerde. Ja, interessant. Okay. Ja, gut, Jetzt wir können weitermachen, wie Sie möchten. Patientenvorstellung. Oder sollen Ja. wir jetzt die Kollegen fragen, ob Ja, die sie. Kollegen können fragen, ob Ihnen noch was aufgefallen ist, ob Sie noch was fragen möchten, können Sie gerne machen. Sonst in der Zwischenzeit haben Sie Blut abgenommen, Sie haben den Patienten körperlich untersucht, auch ein EKG geschrieben. Okay. Und wie Sie es gesagt haben, wenn Sie möchten, weil er Luftnot hat, haben Sie ihn auch geröntgt. Gut. Nehmen Sie Drogen oder haben Sie probiert? Nee, noch nie. Haben Sie Husten? Nee, ich habe keinen Husten. Schnarchen Sie? Ob ich schnarche? Das müsste man meine Frau fragen. Ich weiß es nicht. Sind Sie vollständig geimpft? Ich bin vollständig geimpft. Jetzt auch gegen Corona 3-mal. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht gehabt, nein. Das hatte der Kollege auch schon gefragt. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden oder hätten Sie? Nein, vorher hatte ich sowas auch nicht. Das hatte ich auch beantwortet. Ich kenne sowas nicht. Sind Sie schon deswegen für diese Beschwerde bei einem anderen Arzt gewesen? Nein, noch nie, weil in den letzten 2, 3 Wochen wird es schlimmer. Deswegen bin ich jetzt da. Vorher bin ich nicht hingegangen. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein, im Ausland war ich nicht, schon gar nicht wegen der Pandemie. Haben Sie Zittern, Tremor? Zittern oder Tremor? Was ist Tremor? Zittern. Achso, das ist Tremor oder was? Wie bitte? Zittern ist Tremor, oder? Ganz genau, ja. Die beiden. Nee, Zittern habe ich nicht. Also noch eine Frage, diese Frage schon unsere Kollegen gestellt. Beim Stuhlgang haben Sie bemerkt, die Farbe verändert sich, zum Beispiel etwas so schwarz, dunkel oder? Nee, einen dunklen Stuhl habe ich nicht bemerkt, nein. Okay. Haben Sie Schwellung bei Ihren Beinen? Nee, die Beine sind nicht dick, nein. Haben Sie Interesse seit das Interesse oder die Freude an wichtigsten Aktivitäten verloren? Nochmal, ich habe Sie nicht verstanden. Haben Sie in der letzten Zeit das Interesse oder die Freude an wichtigsten Aktivitäten verloren? Berufsfamilie? Ja, wie gesagt, ja, na klar, das sogar zunehmend. So in den letzten drei Monaten hat es deutlich nachgelassen. Hatte ich dem Kollegen auch erzählt. Ich bin eigentlich ein leidenschaftlicher Läufer, aber ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Kraft und ich kann auch nicht mehr laufen. Ach so, außerdem fühlten Sie sich im letzten Monat zum Beispiel häufig niedergelassen, traurig, erdrückt oder hoffnungslos? Nee, das nicht. Also mit meinem Gemüt gibt es keine Probleme. Danke Ihnen. Nehmen Sie Unterstützungsmedikamente von Drogeriemarkt, zum Beispiel Zink oder D-Vitamine? Sie meinen so Nahrungsergänzungsmittel? Nee, sowas nicht. Ich ernähre mich eigentlich gesund. Ich bin ein überzeugter, gesund lebender Mensch. Ich esse auch dementsprechend, deswegen esse ich auch nicht viel Fleisch, aber schon hin und wieder Geflügel, Fisch, auch mal rotes Fleisch, aber nicht so viel. Ich bin mehr so ein gesund lebender Mensch. Haben Sie Suizidgedanken? Was ist Suizid? Selbstmord zum Beispiel. Selbstmord? Nee, warum denn? Um Gottes Willen. Wegen Depression zum Beispiel, oder? Depression habe ich nicht. Nö. Gibt es noch Fragen? Hallo. Auch eine Frage. Ja. Können Sie Fleisch wiegen, ohne zu wenig Luft zu bekommen? Nochmal bitte. Können Sie Fleisch wiegen, ohne zu wenig Luft zu bekommen? Flach liegen kann. Ja, damit habe ich kein Problem. Ich liege eigentlich so wie bisher auch immer. Also ich muss nicht aufrecht sitzen oder aufrecht liegen beim Schlafen. Das ist nicht der Fall, nein. Tritt Atemnot oder nur bei Belastung? Oder auch nur bei Belastung. Nur bei Belastung. Wie viele Strecken zum Beispiel können Sie laufen, ohne eine Niederschlag zu fühlen? Wie viele Stockwerke ich hochlaufen kann? Also früher bin ich 5, 6 ohne Probleme in einem Zug durchgelaufen. Mittlerweile muss ich nach jedem Stockwerk stehen bleiben. Ich muss Pause machen, das geht nicht mehr. Verändert sich die Luftnot mit Bewegung? Ja, wenn ich mich bewege, wenn ich laufe, kriege ich Luftnot. In Ruhe habe ich keine Luftnot. Ja, beim Sitzen, beim Aufstehen. Beim Sitzen habe ich keine Luftnot, nur wenn ich aufstehe und ein bisschen laufe. Haben Sie bemerkt, ob Ihre Augen verändern? Wie meinen Sie das? Was heißt Augen verändern? Augenfarbe. Ja, wie weißer oder gelber? Ob die Augen gelb geworden sind? Nee, die sind ganz normal. Nee, so eine Farbänderung habe ich nicht bemerkt. Meine Frau hat mir auch davon nichts gesagt. Haben Sie erbrochen? Erbrechen habe ich nicht, nein. Also wann haben Sie das letzte Mal einen Bluttest gemacht? In Ihrem Hausarzt zum Beispiel. Bei meinem Hausarzt, das ist vielleicht 10 Jahre her. Wann haben Sie die letzte Corona-Impfung impfen lassen? Sie meinen jetzt die Booster-Impfung? Ja, genau. Das war so Ende November gewesen, also so ungefähr 2 Monate her. Okay. Noch Fragen? Nein? Dann können wir mit Patientenvorstellung anfangen vielleicht? Ja, können wir machen. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Heute möchte ich Ihnen einen Patienten vorstellen. Er heißt Helmut Schön. Er ist 56 Jahre alt, 80 Kilo, 175 Zentimeter groß. Er klagt über Abgeschlagenheit seit zwei oder 3 Monaten und er leidet auch unter Dyspnoe beim Belastung und manchmal hat er auch Vertigo, wenn er Treppen steigt. Und sonst hat er seit einer Woche hat er Vertigo. Aber im Deutschen wird dieser Begriff so nicht so häufig verwendet. Es ist sicherlich ein medizinischer Begriff Vertigo, aber man sagt Schwindel. Ja? Auch unter Kollegen, man benutzt nicht Vertigo, sondern man sagt, er hat Schwindel, ja? Oder eben schwindelig. Ja? Okay. Er hat Schwindel seit einer Woche beim Treppensteigen. Und sonst hat er keine Beschwerden. Und Fieber, Schmerzen, Brustschmerzen, Gewichtsverlust, Husten und wurden verneint. Erkrankungen und Vorgeschichte ist unauffällig, keine Operation. In der Familienanamnese liegt väterlicherseits Diabetes mellitus und mütterlicherseits Apoplexie vor. Und vegetative Anamnese ist unauffällig und er trinkt selten Alkohol, er ist nicht Raucher. Und nach den bisherigen Angaben gehe ich von Nee, Sie gehen nicht von irgendetwas aus, sondern Sie haben Blut abgenommen, Sie haben ihn geröntgt, Sie haben ihn klinisch untersucht. Darüber müssen Sie ja was erzählen. Und im Röntgen haben Sie nichts Auffälliges gesehen. Da sagt der Radiologe, altersentsprechend unauffälliger Befund. Okay. Und EKG ist völlig unauffällig. Und die klinische Untersuchung, Sie haben ihn auskultiert, Sie haben ihn perkutiert und Sie haben hin und her gedrückt, aber nichts Auffälliges bemerkt. Okay. Er hat keine Ödeme. Das Einzige, was Ihnen vielleicht so aufgefallen ist, die Haut ist so ein bisschen blass. Okay. Und im Labor fällt Ihnen auf, dass die LDH sehr, sehr hoch ist. Ja, 5300. Und was auch noch auffällt, ist, dass er einen Bilirubin von 2,3 hat. Und seine Leukozyten sind so nur bei 2900. Sein Hämoglobin liegt so bei 3,9. Und Thrombozyten sind so bei 60.000. Ja. Okay. Und jetzt dürfen Sie sagen, was Sie vermuten. Okay. Er hat Thrombozytopenie, Anämie und Leukozytopenie und Bilirubin-Werte ist hoch. Nein, ja. Und LDH auch hoch. Das heißt, nach den bisherigen Angaben gehe ich von Anämie vor, aber was für Anämie? Hämolytik-Anämie? Möglicherweise, ja. Oh. Wie können Sie das erkennen? Woran erkennen Sie, ob das eine hämolytische Anämie ist? LDH ist hoch, deswegen habe ich gedacht. Ja, reicht allerdings nicht aus. Da muss noch was dabei sein. Ne? ACT, LDH. ALT muss man kontrollieren. Ja, das auch, aber das gehört nicht mit dazu. Die Hämolyse hat 2, 3 Parameter, wonach Sie gucken müssen. Ja? Mhm. Das ist einmal die Cholestase-Parameter, sprich Bilirubin muss erhöht sein, die LDH muss erhöht sein und was muss niedrig sein oder fast null sein? Das Haptoglobin. Ne? Okay. Ja. Dann haben Sie eine Hämolyse. Das ist richtig. Aber wenn Sie sich jetzt das Blutbild nochmal angucken, dann sehen Sie, das mittlere korpuskuläre Hämoglobin ist sehr, sehr hoch. Ist nicht bei 32, sondern bei 36 Pikogramm. Und was heißt das für Sie? Das heißt Megaloblastär. Ne? Die Erythrozyten sind viel zu groß. Okay. Ja. Und da hat jemand gefragt, was ist mit Retikulozyten? Die Retikulozyten sind nur ein bisschen erhöht. Ja. Mhm. Nicht bei 15, sondern vielleicht bei 25. 25. Mhm. Okay, aber... Gut, jetzt müssen wir weiterarbeiten. Jetzt haben wir gesagt, der hämolysiert, das ist klar. Ja. Jetzt müssen Sie gucken, welche Erkrankungen oder welche Ursachen lösen eine Hämolyse aus. Wenn Sie die Ursachen ausgeschlossen haben, müssen Sie auch an eine Autoimmunhämolyse nachdenken. Ja? Und das können Sie alles aus dem Blut teilweise herausfinden. Wie finden Sie eine Autoimmunhämolyse, eine AIHM, autoimmunhämolytische Anämie, sagen wir dazu, AIHA, ja? Das können Sie einfach mit dem sogenannten Coombs-Test machen. Ja, da schicken Sie einfach Blut ins Labor und sagen, Sie möchten einen Coombs-Test haben. Direkter Coombs-Test, ja? Abgekürzt mit DCT. Und dann macht das Labor den direkten Coombs-Test. Und die haben aber keine Autoantikörper gefunden. Sprich, eine Autoimmunhämolytische Anämie ist es nicht. Das ist ausgeschlossen. Mhm. Was machen Sie als nächstes, wenn Sie sowas sehen? Ganz einfach. Sie haben ja schon bei der Anamnese etwas ausgeschlossen. Er trinkt keinen Alkohol. Ne? Alkohol kann so etwas machen. Ja? Warum? Weil Alkoholiker einen Verbrauch von Vitaminen haben, zum Beispiel Thiamin oder ähnliches. Mhm. Und die entwickeln auch eine Knochenmarksschädigung, eine alkoholtoxische Knochenmarksschädigung. Die können auch mal so etwas haben. Aber Menschen, die keinen Alkohol trinken und keine Erkrankungen haben, was kann bei denen passieren? Vor allem, wenn jemand zu wenig Fleisch isst, wie dieser Mensch. Oh ja. Dann B12. Sehr gut. Also das kann eine Vitamin B12-Mangelsituation sein. Mangel. Ja. Und was machen Sie also? Sie bestimmen erstmal Vitamin B12. Mhm. Ja? Und was machen Sie gleich mit, wenn Sie Vitamin B12 kontrollieren? Ferritin? Ein anderes Vitamin macht dasselbe Problem, eine Megaloblastere. Und zwar Thiamin? Kohlsäure. Kohlsäure. Ja? Kohlsäure. Mangel macht genau das gleiche Problem wie Vitamin B12 auch. Sprich, Sie bestimmen im Blut einfach Vitamin B12 und Folsäure. Jetzt haben Sie es gemacht und das ist beides niedrig. Dann haben Sie Ihre Diagnose schon. Ja? Dieser Mensch hat eine megaloblastäre Anämie. Jetzt müssen Sie aber gucken, warum hat der Mensch einen Vitamin B12-Mangel? Dazu müssen Sie wissen, wie denn Vitamin B12 resorbiert wird. Ja? Wie wird das resorbiert? Was wird dafür gebraucht? Intrinsikfaktor braucht. Intrinsikfaktor. Mhm. Ja? Und wo wird Intrinsikfaktor gebildet? Magen, Gastro? Magen, ja, im Antrumbereich vor allem. Ja. Ja? Und deshalb müssen Sie was noch machen? Muss man nicht unbedingt, aber das wäre sicherlich von Vorteil. Ja? Eine Magenspiegelung. Magenspiegelung. Eine ÖGD. Ösophagogastroduodenoskopie. Ja, das müssen Sie machen. Der Mann ist Ingenieur und das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Der wird sicherlich Stress haben. Sie haben den richtigen Riecher gehabt. Sie haben gefragt, ob er mehr Stress gehabt hat oder nicht. Aber der hat schon sein Leben lang Stress. Das ist jetzt nicht in letzter Zeit mehr geworden. Und Stress kann so etwas natürlich begünstigen. Ja? Und jetzt lassen Sie den Spiegel. Und die gucken da rein und sagen, ja, so eine etwas atrophe Schleimhaut. Ja? Und eine Typ C Gastritis. Ja? Mhm. Dementsprechend sagen sie dann, das ist eine Perniciosa. Ja? Der Mann bildet einfach zu wenig Intrinsikfaktor. Und dadurch kann er aus der Ernährung sein notwendiges Vitamin B12 und Folsäure nicht aufnehmen. Und dadurch hat er, sagt man, einen nutritiven Mangel von Vitamin B12 und Folsäure entwickelt. Mhm. Und im Rahmen dessen können sich die roten Zellen nicht mehr vernünftig ausbilden, werden sozusagen als unreife Zellen in die Blutbahn gegeben, sterben aber ab. Die hämolysieren einfach. Mhm. Und dadurch entsteht eben diese Konstellation. Das Knochenmark ist erschöpft. Das kann nicht mehr viel nachbilden. Ja? Die Reserven sind aufgebraucht. Mhm. Und deshalb hat er eine LDH von 5000. Und das Bilirubin ist nicht so hoch. Ich hätte jetzt erwartet, wenn jemand eine LDH von 5000 hat, dass der auch ein Bilirubin von 6 oder 7 haben kann, vielleicht sogar höher. Aber das muss nicht immer der Fall sein. Sie müssen nur daran denken, dass es auch niedrig sein kann. Und so eine Perniciosa, Vitamin B12 und Folsäure, kann auch eine Thrombozytopenie und auch eine Leukozytopenie machen. Das muss nicht nur mit einer Anämie einhergehen. Das will ich damit sagen. Ja? Warum? Weil das Knochenmark völlig krank geworden ist durch Vitaminmangel. Mhm. Und dann sind auch die Vorstufen der weißen Reihe und auch der Thrombozyten betroffen. Ja? Nicht immer nur bei Anämien an die roten denken, auch an das Gesamtbild denken. Das will ich damit betonen. Mhm. Ja? Jetzt haben wir die Diagnose gestellt. Also, Sie haben das im Blut erkannt, Sie haben manches ausgeschlossen, keine alkoholtoxische Knochenmarkschädigung. Und Sie sehen im Differentialblutbild, wenn man die weißen Blutkörperchen auftrennt, auch keine was, das müssen Sie nämlich von Anfang an ausschließen bei der LDH, keine akute Leukämie. Akute Leukämie. Ja, das Differentialblutbild ist völlig normal. Ja, der hat keine Blasten, der hat keine Vorstufen im Sinne von Metamyelozyten oder Promyelozyten, sondern das reift völlig aus, aber ist ein bisschen niedrig. Und Sie haben keinen Hinweis für eine akute Leukämie, weil das müssen Sie zuerst machen. Ja. Das haben Sie auch gemacht. Und dann haben Sie gesehen, der Mann hat einen Mangel an Vitamin B12 und Folsäure. Und jetzt müssen Sie einfach konsequent die Therapie machen. Was machen Sie bei dem jetzt? Vitamin B12, Vitamin B12 Tabletten geben, Injektion geben erstmal. Ja, warum oder keine Tabletten? Weil die erstmal die B12 Vitamin, wie kann man das sagen? Intrinsik. Intrinsik. Auch Intrinsikfaktor müssen wir auch geben. Egal, ob Sie ihm jetzt eine Tonne Tabletten geben mit Vitamin B12, er kann es nicht resorbieren. Mhm. Deshalb müssen Sie das Ganze umgehen. Sie geben ihm direkt entweder IM oder IV. Mhm. Ne? Sie können auch subkutan geben, aber Sie können es auch IM geben. Das wirkt genauso gut. Ja? Mhm. Sie geben ihm Vitamin B12 und was schätzen Sie? Wie läuft so etwas ab? Haben Sie sowas mal gemacht? Haben Sie das mal gesehen, wie die Behandlung so aussieht? Nein, ich habe keine Erfahrung. Also jetzt müssen Sie sich vorstellen, eine Fabrik, wo Sie Vitamin B12-Mangel haben. Und wenn Sie das dann plötzlich da reingeben, dann sagt Ihr Knochenmark, hurra, jetzt habe ich wieder was. Ja, jetzt kann ich wieder die Maschinerie anschmeißen. Was passiert dann? Ja? Jetzt wird das Knochenmark, ich sage mal, rebellisch. Ja? Das Knochenmark versucht jetzt, alles, was notwendig ist, ganz schnell zu bilden. Ja? Wir hatten ja gesagt, ein Hämoglobin von 3,9. Hätten Sie diesem Menschen denn Blut gegeben bei dem HB? Blut? Ja, vielleicht können wir geben, weil... Aber gibt es keine, nur hatte er Atemnot beim Belastung, sonst hatte er keine Beschwerden. Deswegen müssen wir nicht dringend ein Blut geben. Nee, ich hätte es ihm auch nicht gemacht. Wenn er jetzt jemand gewesen wäre mit gewissem Risiko, zum Beispiel eine koronare Herzkrankheit oder eine schwere AVK, dann hätte ich gesagt, oh, das ist gefährlich. Der kann natürlich eine Myokardischämie und so weiter entwickeln. Dem muss man ein bisschen Blut geben. Da fragen jetzt die Kollegen, ob man irgendwie Eisen substituieren soll. Hat der denn einen Eisenmangel? Der hat keinen Eisenmangel. Er blutet ja nicht. Er hatte kein Eisen verloren. Also wird er auch kein Eisen brauchen. Was er braucht, ist Folsäure und Vitamin B12. Das sind die Substrate, die er jetzt maximal verbraucht. Was wird er jetzt entwickeln? Dass Sie können die Blutbildung mit einem Parameter jeden Tag kontrollieren, ob die Blutbildung jetzt deutlich besser wird oder nicht. Sie müssen 2, 3 Parameter regelmäßig kontrollieren. Sie gucken einmal nach den Retikulozyten. Mhm. Ja? Wir hatten gesagt, die Retikulozyten sind nur bei 25. Wissen Sie, was passiert, wenn Sie dem jetzt Vitamin B12 und Folsäure geben? Dann geht das über vielleicht 200 oder 300 Retikulozyten. Und man spricht dann von der Retikulozytenkrise. Ja? Die LDH geht zurück. Ja? Und hoffentlich wird irgendwann auch das Haptoglobin wieder größer werden. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Aber was Sie machen müssen, wie gesagt, Sie müssen diesem Menschen Folsäure mit Vitamin B12 geben. Auch wenn Folsäure noch normal war. Dadurch, dass er jetzt vermehrt Blut bildet, verbraucht er auch Folsäure sehr viel. Und dementsprechend gebe ich diesen Menschen meistens immer Folsäure mit dazu. Okay. Muss man zwar nicht, manche sagen, ist nicht notwendig, aber ich habe die Beobachtung gemacht, dass manche Leute innerhalb kürzester Zeit von einem normalen Folsäurewert kommend innerhalb weniger Tage einen Mangel entwickeln. Und deshalb gebe ich dann von vornherein Folsäure zum Beispiel mit Folsan 5 Milligramm vorübergehend für einige Wochen und dann sage ich, brauchen Sie nicht mehr, wenn die Blutbildung wieder normalisiert ist. Ja? Und okay. Sie können, wie gesagt, kontrollieren, was dann passiert. Sie werden dann merken, wenn Sie eben Vitamin B12, wie oft geben Sie Vitamin B12 in der Anfangsphase und wie sollte man das dann fortführen? Erstmal erstmal jeden Tag, eine Woche lang, dann einmal pro Woche, dann einmal pro Monat, aber... Ja, also nach dem Motto, viel hilft viel, ist nicht ganz korrekt in diesem Falle. Sie müssen nur die Depots voll machen. Ja? Und ich mache dann gewöhnlich immer so, eine Ampulle erstmal 4 Wochen lang, 4 Wochen lang, einmal die Woche. Sie müssen nicht jeden Tag Vitamin B12 geben. Okay. Ja, das reicht völlig aus. 4-mal wöchentlich, dann gebe ich 3-mal pro Monat, ja, also 3-mal monatlich. Und dann sage ich, alle 3 Monate einmal als Erhaltung. Ne? Das ist so meine Vorgehensweise. Jeder hat da sicherlich so eine andere Vorgehensweise, aber damit habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und meistens brauchen diese Menschen ungefähr, sage ich mal, 3 Wochen, bis der HB-Wert relativ gut wieder angestiegen ist. Wenn Sie die Hämolyse damit stoppen, dann werden Sie merken, jeden Tag geht das Hämoglobin hoch, die Leukozyten normalisieren sich und auch die Thrombozyten steigen. Ja? Und bis er sein ganz normales Labor wieder erreicht hat, werden sicherlich so 2-3 Monate vergehen. Das müssen Sie wissen. Aber wichtig ist, dass Sie die Therapie erstmal beginnen. Dann frage ich eine nächste Frage. Wenn Sie jetzt gemerkt haben, sein Hämoglobin steigt und Sie sind jetzt so bei 7, die LDH ist nur noch bei 1500, Bilirubin hat sich normalisiert und dem Menschen geht es wieder sehr, sehr gut. Was machen Sie mit ihm? Bleibt er noch da? Wie lange? Oder geht er nach Hause? Ja, im Prinzip muss man lebenslang diese oder... Man kann auch der Hausarzt machen. Dafür ist der Hausarzt da. Sie haben jetzt nur die Therapie eingeleitet, begonnen. Und was? Und Sie schreiben einen Brief und den Brief bringt er zum Hausarzt und der Hausarzt muss ihm in seiner Praxis weiter Vitamin B12 spritzen. Mhm. Ja? Aber diesen Menschen können Sie jetzt entlassen, der kann nach Hause. Mhm. Ja. Er muss nicht da bleiben, bis er ganz normalisiert ist. Ja. Und dementsprechend mache ich dann immer so, wenn Patienten Hämoglobin her deutlich besser geworden sind. Ich habe Video ausgeschaltet. Vom Hämoglobin die Tendenz hochgeht, das heißt, der steigt und die LDH geht wieder deutlich zurück, dann lasse ich die Leute nach Hause. Ich rufe den Hausarzt manchmal an, sage dem die Dringlichkeit und Vitamin B12 soll er spritzen und Folsäure schreibe ich ihm bei Entlassung auf und das soll er bitte noch ein paar Monate fortführen. Und dann kann der Mensch wieder nach Hause. Dann hat er sein Problem überstanden. Ja? Mhm. Und wegen dem Magen muss man sicherlich mal im Verlauf, vielleicht so in 3 Monaten oder in 6 Monaten, nochmal eine Kontrolle machen, um zu schauen, ob sich diese chronisch atrophe Gastritis, die C-Gastritis, ob die sich gebessert hat oder nicht. Mhm. Ja? Da muss man nochmal Gastroskopie machen. Bitte? Muss man nochmal Gastroskopie machen? Ja, im Verlauf. Das soll aber ein Gastroenterologe nochmal entscheiden. Das ist seine Aufgabe. Okay. Ja? Gut. Soweit verstanden? Ja, klar. Eine Frage? Ja, na klar. Also normalerweise so eine Patientin, also neurologische Symptome auch sein, ne? Zum Beispiel Tremoren und die Reflexen, Hyperaktiven und manchmal psychologische Probleme wegen dieser starken B12-Vitaminmangel. Ja? Das muss nicht immer sein, das muss nicht immer sein. Sie meinen jetzt so wie bei Alkoholikern, ich verstehe es. Aber gewöhnlich haben diese Menschen eigentlich keine neurologischen Probleme. Ich habe es noch nie erlebt, dass Patienten mit einer Perniciosa auch gleich neurologische Symptome aufweisen. Das habe ich noch nie beobachtet. Also ich bin keine Innenmediziner, deswegen kann ich nicht sagen. Bei einer Knochenmarkstoxischen würde ich auf jeden Fall machen, wenn jemand eine alkoholische Problematik hat. Das ist schon richtig. Aber wenn jemand eine reine Vitamin B12-Mangelproblematik hat, dann mache ich das meistens nicht, weil die Leute haben ein akutes Problem im Sinne der Anämie und dann haben sie eigentlich selten irgendwelche neurologischen Probleme, die sich dann mittlerweile manifestieren. Ne? Habe ich noch nie beobachtet. Dankeschön. Bitte. Weitere Fragen? Ja, sollte man hier Knochenmarkbiopsie machen, weil es hier Pancytopenie gibt? Ist nicht notwendig. Nein, nein. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, Vitamin B12 ist völlig normal und Folsäure ist normal, dann hätten Sie die Frage gehabt, kann er vielleicht Vitamin B12 und Folsäure nicht verbrauchen oder nicht einsetzen? Und dann hätten Sie sagen müssen, der hat anscheinend ein Bildungsproblem. Kein Mangel, sondern ein Bildungsproblem. Und in dem Falle hätten Sie dann eine diagnostische Knochenmarkspunktion überlegen können, sage ich mal. Man muss es wahrscheinlich nicht. Aber in diesem Falle, wenn alles zusammenpasst und Sie haben einen nachgewiesenen Vitamin B12-Mangel und Sie haben auch noch die chronisch atrophe Gastritis, dann brauchen Sie keine diagnostische Knochenmarkspunktion. Das ist nicht notwendig und wenn jemand so etwas macht, ist das meiner Meinung nach auch sehr, sehr gefährlich. Man kann schon verklagt werden wegen Körperverletzung. Okay. Ja, und, war das hilfreich? War das auch, hilfreich? Ja, das war hilfreich. Ich habe immer Probleme mit solchen Patienten. Deswegen, das war hilfreich. Mhm. Und noch eine Frage. Welche Differentialdiagnostik sollen wir denken? Also das haben wir ja eigentlich schon gemacht. Ja. Leukämie haben wir schon gesagt. Leukämie, dann gibt es eben die, weil es ja eine megaloblastäre Anämie war, gibt es eigentlich da nichts Großartiges, eine alkoholtoxische, ist eine gute Differentialdiagnose. Ja. Und natürlich eine Blutbildungsstörung. Ja, das kann zum Beispiel auch ein myelodysplastisches Syndrom sein. Das kann auch mit einer aplastischen Anämie mal einhergehen. Sprich, dass im Knochenmark irgendeine Schädigung da ist, weshalb der Körper nicht mehr ausreichend nachbilden kann. Ne? Mhm. Und da hat der Kollege von vorhin nur in dem Falle recht gehabt. Wenn alles andere nicht gestimmt hätte, dann hätten wir zum Ausschluss einer aplastischen Anämie oder einer anderen Bildungsstörung eine diagnostische Knochenmarkspunktion machen müssen. Ja? Es gibt manchmal Kollegen, die denken einfach nicht mit. Das ist sehr, sehr banales, sage ich mal, internistisches Grundwissen, was hier in Deutschland bei jedem Arzt, approbiertem Arzt, als Grundwissen vorausgesetzt wird. Und manche denken, ja, ich überweise den, damit er eine Knochenmarkspunktion bekommt. Diese Fragestellungen bekomme ich manchmal sogar von Gastroenterologen. Da lache ich manchmal und da schimpfe ich auch teilweise nach dem Motto, der braucht keine Knochenmarkspunktion, der braucht ganz schnell Vitamin B12, Folsäure und abwarten, Geduld haben. Ja? Und nicht sofort denken, jetzt habe ich ihm gegeben, warum wird das nicht von heute auf morgen besser? Das geht so nicht. Ja? Das Knochenmark muss sich wieder, die Balance wiederherstellen, alles. Ja? Man muss sich vorstellen, die Zellen leben im Knochenmark oder im Blut unterschiedlich lange. Wegen manche Granulozyten 5 bis 7 Tage leben, können Erythrozyten fast 3 Monate leben. Ja? Und Thrombozyten ganz wenige Tage auch noch. Und dementsprechend muss man dann auch Geduld haben, bis das rote Blut so peu à peu langsam wieder in der gesunden Form gebildet und in die Blutbahn ausgeschwemmt werden kann. Ja? Und das muss man wissen. Wenn man sich aber das Ganze nicht so klar macht, auch die Vorgehensweise, dann kriegt man Probleme. Das ist richtig. Aber Sie müssen ganz strukturiert vorgehen. Sie schauen, wenn so jemand kommt, wie Sie das schon so angedeutet haben, jemand mit Luftnot, ja? Sein Problem war ja die Erschöpfung, Luftnot, Müdigkeit, Schlappheit. Wenn so jemand kommt, habe ich sofort immer als Verdachtsdiagnose, der wird eine Blutarmut haben. Ja? Ja. Die Fragen, die sind notwendig. Werden die Beine dicker und können sie flach liegen nachts, wenn sie schlafen? Mhm. Diese zwei Sachen sind eigentlich ein Hinweis dafür, ob jemand eine kardiale Dyspnoe hat oder ob das vielleicht eine andere Situation ist. Wenn er sagt, er kann flach liegen, in Ruhe hat er keine Luftnot und der sieht blass aus, der hat keine Ödeme, dann wissen Sie sofort automatisch, das ist irgendetwas Hämatologisches. Er hat eine Anämie. Ja, und dann können Sie ganz schnell im Blut nachschauen. Ja, Sie machen ein Blutbild und dann sehen Sie, wie hoch ist das Hämoglobin, wie hoch sind die Erythrozyten und dann gucken Sie sich MCV an, ist das eine Mikrozytäre oder eine Makrozytäre und MCHC, ob das eine Megaloblastäre ist, ja oder nein. Und wenn Sie sich dann schon irgendwie in die Schiene gebracht haben, welche Richtung das Ganze ist. Wenn MCV normal ist und Sie sehen eine megaloblastäre Situation, dann gucken Sie sofort nach der LDH. Ist die LDH hoch? Ist das Bilirubin hoch? Ja? Und damit Sie dann eine Hämolyse sofort ja oder nein beantworten können, melden Sie noch ein Haptoglobin nach. Haptoglobin ist ja das Transportprotein für das Hämoglobin. Ja. Wenn Zellen kaputt gehen in der Peripherie, hämolysieren, dann wird das Hämoglobin an das Haptoglobin gebunden und wieder in die Leber gebracht. Ja? Und wenn zu viele Zellen kaputt gehen, dann wird das Haptoglobin mehr verbraucht. Ja. Und dann können Sie im Blut kein freies Haptoglobin mehr messen. Dann sagt das Labor kleiner als 10, also nicht messbar. Ja? Dann haben Sie schon 3 Sachen. LDH, Bilirubin, Haptoglobin. Eine Hämolyse findet statt. Und dann sagen Sie, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt eine direkte, HUMS-positive, autoimmunhämolytische Anämie? Oder ist das eventuell eine Perniziose? Ja? Und wir haben das dann damit erledigt. Und dementsprechend haben Sie dann sozusagen geklärt, ob das jetzt eine Perniziose ist oder eine hämolytische Anämie ist. Und die Hämolyse, die autoimmunhämolytische Anämie, haben Sie mit dem direkten Kumstest jetzt ausgeschlossen. Und dann wissen Sie auch, was damit zu tun ist. Ja? Ja. Gut. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Okay, gut. Dann können wir das, denke ich, hierbei belassen und die Sitzung schließen. Ja, okay.